Der Vorsitzende der Partei der Sozialisten der Republik Moldau, Zinaida Krecianu, widmete dem Genossen Kim Jong-un ein Geschenk. Am 3. Juli übergab der stellvertretende Vorsitzende dieser Partei, Grigore Novak, dem Mitglied des Politbüros und stellvertretenden Vorsitzenden des ZK der Partei der Arbeit Koreas, Lee Soo-young, der an den Festveranstaltungen zum 20. Gründungstag der Partei der Sozialisten der Republik Moldau als der Leiter der Delegation der Partei der Arbeit Koreas teilnahm, das Präsent für Kim Jong-un.